Jetzt haben wir sie endlich, sie Verräter. An den König wollen sie appellieren. Merken Sie sich. Die Kommandogewalt während des Krieges ist bei uns, beim Militär. Wir haben das Standrecht verhängt. Wir werden dafür sorgen, dass Ihre Clique ausgerottet wird. Jahrelang haben Sie die Moral der Armee und der Nation unterwühlt. Während unsere Truppen heldenhaften Widerstand leisteten, haben Sie nur den Zusammenbruch der Armee, den Untergang unseres geliebten Vaterlandes vorausgesagt. Sie haben die Politik der Regierung sabotiert und die Unterwerfung unter Nebukadnezar, den Todfeind unseres Volkes, gepredigt. Können Sie leugnen, dass Sie in einer Rede unter anderem Folgendes gesagt haben? Ich bitte, aus dem Protokoll vorzulesen. Wer in der Stadt bleibt, wird durch das Schwert, durch Hunger und Seuche umkommen. Wer aber zu den Babyloniern, die die Stadt belagern, überläuft und sich ergibt, der wird sein Leben erhalten. Ich frage Sie, Jeremia Hilkiasson, haben Sie diese Äußerung getan? Ich habe gesagt, was Gott mir zu sagen befohlen hat. Kommen Sie mir doch nicht immer mit Gott! Ich Gott den Prozess! Sie sind des Landesverrates angeklagt. Ich bitte weiter aus dem Protokoll zu lesen. Jerusalem wird in die Hand seiner Feinde fallen. Sein Tempel und seine Paläste werden in Flammen aufgehen. Jerusalem soll zu einem Steinhaufen, zur Behausung für Schakale werden. Das Land wird verwüstet werden und die Leichen seiner Bewohner werden den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraße dienen. Sind das Ihre eigenen Worte, Jeremia Hilkiasson? Meine eigenen Worte? Ob Sie das so gesagt haben, frage ich. Wie würde ich mich so etwas Entsetzliches von mir aus zu sagen getrauen? Sie bestreiten es also? Wahrhaftig, Gottes Art, mit uns zu reden, ist fürchterlich. Glauben Sie nur ja nicht, dass wir auf Ihren prophetischen Schwindel hereinfallen. Gott spricht zu uns durch den Mund seiner ordnungsgemäß bestellten Theologen und Priester. Sehr richtig. Dazu hätten wir auch noch einiges zu bemerken, wenn Sie erlauben, Herr General. Einen Augenblick, Herr Oberpriester. Ich werde Sie gleich um Ihre Stellungnahme bitten. Fahren wir zunächst in der Verlesung des Protokolls fort. Weiterlesen. Ich flehe dich an, mein Gott, gib die Kinder meiner Widersacher dem Hungerpreis und überliefere sie der Gewalt des Schwertes. Ihre Frauen mache zu kinderlosen Witwen. Die Männer sollen von der Pest und von dem Kriege weggerafft werden. Jammergeschrei soll aus ihren Häusern gellen, wenn die feindliche Soldateska über sie herfallen wird. Danke, das reicht. Bekennen Sie sich zu diesen Sätzen von unglaublicher Bosheit und Niedertracht? Gott, Herr, so hoffe ich, wird diese Bitte eines Verzweifelten nicht erhören. Sie bereuen also aufrichtig, das gesagt zu haben, Herr Jeremia. Möchte doch Gott bereuen, dass er mich geschaffen hat. Wäre der Mutterschoß doch gleich mein Grab geworden. Ich bin mir selbst und allen Menschen ein Greuel. Gott hat mich zum Prügelknaben gemacht. Ich möchte schweigen. Und er bringt mich zum Schreien. Ich möchte den Frieden, aber er hat mich zum Schlachtfeld seiner eigenen Geschichte erwählt. Gott hat mich mit seiner unbegreiflichen Liebe verwüstet, so wie er Jerusalem und seinen Tempel verwüsten und zum Fluch, ja zum Fluch für alle Völker der Erde werden lässt. Habe ich richtig gehört? Der Tempel? Das Allerheiligste unseres Volkes, in welchem der, dessen Name gelobt sei, zu Hause ist, der Tempel soll zum Fluch für alle Völker der Erde werden. Herr General, erlauben Sie, das ist die entsetzlichste Gotteslästerung, die mir jemals zu Ohren gekommen ist. Ach, es ist wirklich, wie wenn Gott, Herr, sich selbst zerfleischt. So groß ist sein Kummer, weil ihm alle untreu geworden sind, seine Priester und seine Gemeinde. Sie haben Gott zum Götzen ihrer Politik und seinen heiligen Tempel zur Stätte ihrer Geschäfte erniedrigt. Darum hat Gott sich den Tempel aus seinem Herzen gerissen. Er fegt ihn weg wie unnützen Kehricht. Umsonst alles fromme Getue, alle Opfer und Öpferchen. Uns bleibt nur sein Wort. Das Wort seiner uns ganz und gar zerschmetternden Liebe. Mir scheint, der Oberpriester, eine weitere Verlesung des Protokolls erübrigt sich. Auch wird Ihnen der Brief bekannt sein, den der Verhaftete an unsere verschleppten Volksgenossen in Babylon richtete. Sie werden sich erinnern, dass er darin unsere der Heimat beraubten, bedauernswerten Brüder und Schwestern verspottete, indem er ihnen riet, sie sollten es sich wohlergehen lassen in der Gefangenschaft. Ja, sie sollten sogar für Babylon und ihren Unterdrücker, den König von Babylon, beten. Ich erinnere mich, Herr General, die Synode erhielt damals von einem unserer verschleppten Kollegen aus Babylon ein Schreiben mit dem Ersuchen, gegen den Verklagten vorzugehen. Sein Brief sei ein Dolchstoß in den Rücken der aufrechten Diaspora. Man forderte seine sofortige Internierung im Interesse der gesamten Nation. Das wäre das Mindeste. Abgesehen vom Landesverrat, Herr General, dieser Brief beweist ein totales Missverständnis dessen, was Volk und Vaterland theologisch gesehen bedeuten. Götzerei und Landesverrat, Herr Oberpriester, sind meines Erachtens nach schon immer dasselbe gewesen. Ganz recht, Herr General. Gestatten Sie, dass ich an dieser Stelle mit Nachdruck bemerke, auch für uns Theologen ist es der unleugbare Wille des Allmächtigen, dass die Einheit unserer Nation wiederhergestellt wird. Gott selbst hat uns zum Kriege gegen Nebukadnezar mobilisiert. Wer für den König von Babylon betet, der ist moralisch desertiert. Es ist Gotteslästerung, Herr General. Denn Nebukadnezar ist ja nicht nur unser politischer Gegner, er ist Atheist, Herr General. Er ist Gottes Feind. Haben Sie etwas dazu zu bemerken, Angeklagter? Was könnte ich dazu bemerken? Gott hat mich dessen nicht gewürdigt, dass ich ihn zu verstehen und zu erklären vermag. Für das Erklären sind ja die Theologen, die Priester da. Aber sie haben Gott durch ihr Erklären immer nur hinweg erklärt. Sie haben Gott zum Chef ihrer Armee, zum Vorsitzender ihrer Partei gemacht. Aber plötzlich erweist sich, dass Gott sich den Heiden Nebukadnezar als seinen Statthalter, als seinen Generalfeldmarschall ausgesucht hat. Das ist unerhört! Das ist grauenhaft! Ja, grauenhaft, Herr Oberpriester! Ja, unerhört, Herr General! So sehr leidet Gott unter der dummen Verstocktheit und aufgeblähten Überheblichkeit dieses unbelehrbaren Volks. Nebukadnezar, das hat mich Gott wissen lassen, ist jetzt das Organ seines Gerichtes an Zion. Wer Gott liebt, der betet für Nebukadnezar. Nebukadnezar ist das Instrument seiner verzweifelten Liebe. Gott lässt sich zerreißen. Warum sollten wir uns nicht zerreißen lassen? Herr Oberpriester, wollen Sie sich das noch länger mit anhören? Ich bin in meinen heiligsten Gefühlen beleidigt. Ich denke, mit Ihrem geistlichen Beistand lässt sich der Fall rasch erledigen. Sollten wir den König nicht wenigstens formell informieren? Ja, wie Sie wollen. Er wird sich unserem Urteil anschließen müssen. Wenn Sie erlauben, wir legen Wert darauf, dass der König sich offiziell von dieser Art Katastrophentheologie distanziert. Es gibt defätistische Einflüsse am Hof. Ein gewisser fremdrassiger Hofrat. Schon gut, wir machen Schluss. Wir können uns von diesem Narren nicht weiter aufhalten lassen. Ich muss zum Kriegsrat. Wie mir vorhin gemeldet wurde, ist die babylonische Armee wieder im Anmarsch. Nebukadnezar? Im Vertrauen. Der Pharao ist ein Versager. Ich habe es längst gewusst. Auf den ägyptischen Verbündeten ist kein Verlass. Das Zünglein an der Waage